Bayern hat es angestoßen, respektive Bayerns Ministerpräsident Seehofer. Der ist den Flüchtlingen, die eh kaum Chancen auf Asyl in Deutschland haben, von Anfang an, so hat er gesagt, so ungemütlich wie möglich machen will. Ja, in der Hoffnung, dass dann überhaupt demnächst auch weniger kommen. Zumindest eine bestimmte Gruppe. Er meint damit die Flüchtlinge vom Westbalkan, also aus Serbien, Montenegro, das Kosovo, Albanien, Mazedonien. Flüchtlinge von dort, so ist die Idee, sollen in gesonderten Aufnahmezentren, in Zelten schon nahe an der Grenze untergebracht werden, damit sie dann möglichst schnell wieder zurück in die Heimat befördert werden können. Und diese Idee, die anfangs so laut kritisiert wurde, findet mittlerweile immer mehr Zustimmung. Denn, so heißt es immer wieder, Flüchtlinge vom Westbalkan seien nahezu ausnahmslos Wirtschaftsflüchtlinge. Und das ist nun mal kein Asylgrund und bindet unnütz Kapazitäten, wie es im Behördendeutsch so schön heißt, sprich Arbeit für nichts. Dieser Umgang oder der künftige Umgang mit den Westbalkanstaaten wird auch heute Abend Thema sein bei einem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Hollande. Und sie werden auch darüber sprechen, ob noch weitere Balkanländer zu sogenannten sicheren Drittstaaten, Herkunftsstaaten erklärt werden sollen. Ja, das mag man nun je nach Perspektive alles inhuman oder dann doch eher vernünftig finden. Die Politik argumentiert mit dem Gesetz und da steht Härte manchmal eben vor der Humanität. Oder geht vielleicht auch beides? Darüber sprechen wollen wir mit Angelika von Löper, der ersten Vorsitzenden des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg. Einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Frau von Löper, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen ist ja auch dafür, hat sich offen dafür gezeigt, nach Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina weitere Balkanstaaten als sogenannte sichere Herkunftsländer einzustufen. Hat da schon einen großen Widerstand in weiten Teilen seiner Partei erfahren? Wie sehen Sie das? Ja, ich finde es natürlich total problematisch insgesamt, dieses System der sicheren Herkunftsstaaten, denn wir sind der Meinung, dass jeder, der hier Schutz sucht, das Recht darauf hat, ein faires Asylverfahren zu bekommen. Und da sind die Hürden, wenn ein Staat als sicherer Herkunftsstaat eingestuft wird, extrem hoch, weil der Flüchtling sozusagen das Vorurteil, das gesetzlich verbrieft ist, da gibt es keine Verfolgung, nun noch einmal ganz konkret und überzeugend widerlegen muss. Und das ist eine ganz hohe Hürde. Naja, Sie nennen das nur ein Vorurteil, aber nehmen wir doch mal die beiden ärmsten Balkanländer Albanien und Kosovo. Die Menschen dort fliehen in aller Regel doch vor der Perspektivlosigkeit. Es gibt keine Hoffnung auf die Zukunft, das liegt aber weniger an politischer Verfolgung und es gibt auch keinen Krieg, das liegt halt dann doch sehr an den wirtschaftlichen Umständen. Muss man da mit dem Blick auf die vielen, vielen anderen, die jetzt aus echten Kriegsgebieten kommen, dann halt nicht doch Härte zeigen und damit vielleicht letztlich humaner sein? Also was wir ganz wichtig finden, das ist, dass es am Anfang, bevor das Verfahren überhaupt beginnt, eine unabhängige, qualifizierte Perspektivenberatung gibt und da mag dann tatsächlich herauskommen. Perspektivenberatung im Land? Ja. Perspektivenberatung, wenn die Schutzsuchenden hier ankommen. Denn wenn Sie jetzt den Kosovo nehmen, 30% der Antragsteller etwa gehören Minderheiten an. Das mag sein, dass dort tatsächlich auch Gründe vorliegen, dass es eine Schutzwürdigkeit gibt. Und wir dürfen die ja nun nicht über einen Kamm scheren. Sie haben ja jetzt auch nur zwei Staaten eben benannt. Und wir plädieren auf jeden Fall dafür, dass jeder einzelne Staat separat betrachtet werden muss. Denn die Zusammensetzung der Schutzsuchenden ist total unterschiedlich und auch die Lage in den Ländern ist unterschiedlich zu beurteilen. Da waren wir davor, alles so unter dem Begriff Westbalkan abzutun und tatsächlich einfach auch im Einzelfall muss einfach geprüft werden, in einem fairen Verfahren, ist jemand schutzwürdig oder ist jemand nicht schutzwürdig. Nun scheint eine Einzelfallprüfung aber ja im Moment schon kaum logistisch zu leisten. Es geht ja selbst bei den Syrern, die eigentlich alle anerkannt werden und wo durchschnittlich gesetzlich festgelegt ist, dass die eigentlich nach 3 Monaten sogar arbeiten können sollten. Da dauert es durchschnittlich im Moment immer noch 5,4 Monate, in manchen Bundesländern länger, in manchen ein bisschen kürzer. Es muss ja eine Lösung geben. Wir haben jetzt schon in Deutschland Zustände, da sagen viele, das kann in einem so reichen Land nicht sein, dass Menschen zusammengefasst in Unterkünften leben unter katastrophalen Bedingungen oder tagelang ohne Essen in irgendwelchen Parks kampieren, um überhaupt registriert zu werden. Da ist der Ansatz, die eh kaum eine Chance haben, schneller wieder loszuwerden, ja, natürlich nicht human, aber vielleicht auch doch gar nicht so falsch. Nun, es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel bei syrischen Flüchtlingen noch viel schneller die Verfahren abwickeln. Sie haben es ja gerade benannt. Ja, offenbar ist das ja nicht möglich. Ja, ich denke, das liegt natürlich auch daran, dass zu wenig Kapazität, personelle Kapazität in den entsprechenden Behörden da ist, dass die viel zu spät angefangen haben, ihre Kapazitäten wieder aufzubauen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das ja zuständig ist für die Asylanträge, wird erst seit 2014 wieder personell aufgebaut. Und da ist es natürlich schwierig, da wieder rechtzeitig sozusagen in die Arbeit zu kommen. Denn erst einmal, wenn ich neue Leute einstelle, dann blockieren die ja erstmal die Kapazität, bevor sie dann Entlastung schaffen können. Hm. Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist schon seit mindestens 3 bis 4 Jahren nicht mehr in der Lage, alles im Rahmen der eigentlich vorgesehenen Zeit abzuwickeln. Trotzdem, die Kollegin hat ja gerade geschildert, wie logistisch diese Einzelfallprüfung kaum möglich ist. Ist dann Ihre einzige Reaktion darauf zu sagen, okay, wir brauchen halt mehr Personal? Nein, die einzige Reaktion ist das nicht, aber es muss ja möglich sein, etwa bei den syrischen Flüchtlingen, die tatsächlich teilweise sogar monatelang darauf warten, dass ihr Asylgesuch entgegengenommen wird, dass dort einfach ein vereinfachtes Verfahren stattfindet. Es gibt ja schon die Möglichkeit, dass diese Flüchtlinge schriftlich ihre Gründe darlegen können und dann relativ schnell auch die Entscheidung erfolgen kann. Was spricht dagegen, dass man denen bei der Registrierung gleich die entsprechenden Papiere auch für die Asylantragstellung mitgibt und dass die dann alles Weitere im schriftlichen Verfahren machen? Das würde ja die Kapazitäten in der Erstaufnahme extrem entlasten. Außerdem würde die Kapazitäten würden entlastet werden, wenn man denen zum Beispiel ermöglicht, dass sie zu ihren Verwandten ziehen können, relativ schnell, nachdem sie registriert worden sind. Das würde Kapazitäten in der Erstaufnahme entlasten. Und ich finde es einfach problematisch, wenn da eine Gruppe von Flüchtlingen gegen die andere ausgespielt wird. Es gibt zumindest auch im Moment das Gedankengut, das geht heute durch die Nachrichtenagenturen, dass demnächst alle Syrer pauschal schneller anerkannt werden. Hoffen wir, dass es demnächst besser wird. Und auch das hofft Angelika von Löper, die erste Vorsitzende des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg. Wir danken für das Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön.